Wortschatztraining. Umwelt und Wetter. Übung 4. Sie hören zwei Wetterberichte. Sie hören jeden Text einmal. Wählen Sie für die Aufgaben 1 und 2 die richtige Lösung. A, B oder C. 1. Es folgt der Wetterbericht. Der Sommer ist noch nicht vorbei. Morgen am Sonntag scheint überall die Sonne. Wir erwarten noch einmal richtiges Schwimmbadwetter. Allerdings kann es gegen Abend starke Gewitter geben. Die Temperaturen erreichen noch einmal 25 Grad. In der nächsten Woche wird die Sonne aber kaum noch scheinen. Es wird merkbar kühler.